sein. Now if Christ is preached, wenn Christus gepredigt wird, that he has been raised from the dead, wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, how do some among you say there is no resurrection of the dead? Wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Skipping down to verse 17. Überspringen wir die Verse bis zum Vers 17. If Christ has not been raised, your faith is worthless. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. You are still in your sins. So seid ihr noch in euren Sünden. Then those also who have fallen asleep in Christ have perished. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. If you have hoped in Christ, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft in haben, this life only we are of all men most to be pitied. So sind wir die elendesten von allen Menschen. Christianity is about the resurrection of Christ. Beim Christentum, da geht es um die Auferstehung von Christus. It stands or falls with his resurrection. Das Christentum steht und fällt mit der Auferstehung. Verse 35, but some will say, how are the dead raised? Vers 35. Es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt? I mean, it's kind of hard to imagine someone died and now they're resurrected from the dead. Ich meine, man kann sich das ja auch nur schwer vorstellen. Jemand stirbt und dann wird er auferweckt. But for us with all the genetic and DNA studies, it's not so hard. Aber für uns mit all diesen ganzen Studien, was die DNA-Analysen betrifft und die Genetik, ist es nicht so schwer. The code is there. Weil dieser Code ist da. But someone will say, how are the dead raised? Aber jemand wird sagen, wie werden die Toten auferweckt? And with what kind of body do they come? Und mit was für einem Leib kommen sie? And Paul would say, und der Paulus sagt drauf, you fool. Du Narr. Wow. Straight shooting, Paul. Ganz eine gerade Aussage. You fool. Du Narr. That which you sow does not come to life unless it dies. Was du säst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. And that which you sow, you do not sow the body which is to be, but a bare grain. Und was du säst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn. Perhaps of wheat or something else. Sei von einem Weizen oder von einem anderen Samenkorn. But God gives it a body just as he wished. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat. And to each of the seeds a body of its own. Und jedem der Samen seinen eigenen Leib. Skipping down to verse 42. Gehen wir zum Vers 42. So also is the resurrection of the dead. So ist auch die Auferstehung der Toten. It is sown a perishable body. Es wird gesät in Vergänglichkeit. It is raised an imperishable body. Es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. It is sown in dishonor. Es wird gesät in Unehre. It is raised in glory. Es wird auferweckt in Herrlichkeit. It is sown in weakness. Es wird gesät in Schwachheit. It is raised in power. Es wird auferweckt in Kraft. It is sown a natural body. Es wird gesät ein natürlicher Leib. It is raised a spiritual body. Es wird auferweckt ein geistlicher Leib. If there is a natural body, there is a spiritual body. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. So also it is written, the first man Adam became a living soul. So steht es auch geschrieben. Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. The last Adam became a life-giving spirit. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Today Jesus is a life-giving spirit. Heute ist Jesus ein lebendig machender Geist. How do I know that Jesus is resurrected? Wie weiß ich denn, dass Jesus auferstanden ist? I heard a preacher on the street, he was preaching a couple years ago. Ich habe vor einigen Jahren einmal einen Prediger auf der Straße gehört. He was from Holland. Er war aus Holland. And he was a kind of a Christian magician. Das war so ein christlicher Zauberer. His name was Ben. Sein Name war Ben. Very good friend. Ein sehr guter Freund. Very good preacher. Sehr guter Prediger. He was preaching on the street and I was listening. Und er predigte auf der Straße und ich hörte ihm zu. And he said, how do I know that Jesus Christ has risen from the dead? Und ich fragte, wie weiß ich, dass Jesus von den Toten auferweckt wurde? And with all the authority of God, he looked at the crowd. Und mit seiner ganzen Autorität von Gott hat er auf die Menge geschaut. And I was intently listening. Und ich habe ganz genau zugehört. And he said these words. Und er hat folgende Worte gesagt. He says, because I've met him. Er hat gesagt, weil ich ihn getroffen habe. And I got chills down my back and I thought, oh my God. Und mir ist die Gänsehaut gekommen. That is so true. Oh, das ist so wahr. I've met him also. Ich habe ihn auch kennengelernt. Of course, that's it. Ja, genau, das ist es. And I've been saying that on the street ever since he said that. Und ich sage das seit ich von damals an sage ich das immer auch auf der Straße. Because we've met him. Weil wir ihn kennengelernt Maybe haben. You have not met him tonight though, or vielleicht, this morning. Vielleicht hast du ihn heute in der Früh noch nicht kennengelernt. I want to read something from a book from Josh McDowell. Ich möchte etwas aus einem Buch vorlesen von Josh McDowell. It's called The Resurrection Factor. Das heißt der Auferstehungsfaktor. In the beginning he has a few quotes. Am Anfang zitiert er hier from historians, from different educators. Von verschiedenen Historikern und Lehrern. One man writes this from Oxford. Jemand schreibt aus Oxford kommt. I know of no one fact in history of mankind. So ich kenne kein anderes Faktum in der Geschichte der Menschheit, which has proved better and fuller, welches besser oder in völligerer Weise bewiesen ist, than that Christ died and rose again from the dead. Als die Tatsache, dass Christus gestorben und von den Toten auferstanden ist. Someone from England writes. Jemand aus England schreibt. No historic incident better support. There's no historical incident better supported than the resurrection of Christ. Es gibt kein historisches Ereignis, das besser berichtet und überliefert ist als die Auferstehung von Christus. Another one writes, if all the evidence is weighed carefully and fairly. Ein anderer schreibt, wenn alle Beweise ganz sorgfältig abgewogen werden. Jesus was buried. Jesus wurde begraben. And the tomb was empty. Und das Grab war leer. On Easter morning. Am Ostermorgen. Someone else writes. Jemand anderes schreibt Folgendes. The evidence to believe is a fact beyond dispute. Dieser Beweis, den es zu glauben gilt, ist ein Faktum über jeden Zweifel erhaben. Dr. Simon Greenleaf from Harvard University. Ein Dr. Simon Greenleaf schreibt von der Harvard Universität. Professor of Law. Er ist ein Rechtsprofessor dort. There is more evidence for the historical fact of the resurrection of Jesus Christ than for just about any other event in history. Es gibt mehr Beweise für die historische Tatsache der Auferstehung von Jesus Christus als für jedes andere Ereignis in der Geschichte. So let's turn for a moment to Matthew chapter 27. Also blättern wir einen Moment kurz zu Matthäus 27. What did happen that day? Was ist geschehen an diesem Tag? That week. In dieser Woche. You know, Jesus was in the grave for 3 days. Jesus war in diesem Grab 3 Tage lang. He died on Wednesday morning. Er starb am Mittwoch in der Früh. Not on Friday. Nicht am Freitag. The Passover was on Thursday. Und das Pascha-Fest, das war am Donnerstag. The Passover is also called a Sabbath. Dieses Pascha-Fest wird auch als Sabbat bezeichnet. This has caused so much confusion. Und das hat so viele Verwirrung gestiftet. Because they assumed it was speaking of the Sabbath on Saturday. Weil ihm angenommen wurde, dass vom Sabbat am Samstag die Rede war. But it was speaking on the Sabbath on Thursday because it was a Passover feast. Aber es ist von einem Sabbatfest am Donnerstag die Rede, weil es ein Pascha-Fest war. And the day before you kill the lambs, the sacrifices. Und am Tag zuvor da tötet man die Lämmer, die Opferlämmer. Sacrifice lambs. Die Opferlämmer. And Jesus Christ was sacrificed on the day of preparation. Und Jesus wurde an diesem Tag der Vorbereitung geopfert. 9 o'clock in the morning. Um 9 Uhr in der Früh. And he died at 3 o'clock in the afternoon. Der starb dann am 3 Uhr Nachmittag. And they had 3 hours. Und 3 Stunden verblieben. To bury him. Um ihn zu begraben. Before the Sabbath began, the Passover feast. Bevor dieser Festsabbat begonnen würde. In the Jewish day, the day began at 6 o'clock. Weil im Jüdischen beginnen diese Feste um 6 Uhr abends. In the evening, that's how they started their day. So beginnen sie ihre Tage zu zählen. We start our days at midnight. Wir fangen unsere Tage um Mitternacht an. But they start at 6 o'clock. Aber sie fingen an um 6 Uhr. So there was 3 more hours left after he died. Also gab es dann noch 3 Stunden, die verblieben crucified nach seinem Tod. At 9 and died at 3, um 9 Uhr gekreuzigt, um 3 Uhr nachmittags hung on the gestorben. Cross for 6 hours. 6 Stunden hing er am Kreuz. And you can imagine the confusion on this day. Und ihr könnt euch die ganze Verwirrung vorstellen an diesem Tag. The apostles were so sure. Die Apostel waren sich ja so sicher, that the kingdom was going to be set up now. Dass das Königreich jetzt errichtet werden they würde. They had been preaching it for 3 years. 3 Jahre lang predigten sie es ja. Even as they were coming to Jerusalem, selbst als sie nach Jerusalem hineinzogen. In Matthew chapter 20, Matthäus 20, Just before Palm Sunday, vor dem Palmsonntag, where the palms were thrown, wo diese Palmwedeln da hingelegt wurden, as the Lord entered the city, als der Herr in die Stadt hineinzog, the apostles were fighting about who was going to be greatest in the kingdom. Da kämpften die Apostel noch um ihre Stellung im Königreich. As Jesus was marching in on that donkey, so wie Jesus da auf diesem Esel hineinritt, they were walking in like they were the king's main men. Und da gingen sie dahinter, als ob sie die Könige wären. It's just a matter of time now, Peter. Es ist nur eine Frage der Zeit mehr, Petrus. Jetzt. Yeah, John, we made the right decision. Ja, Johannes, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Probably tomorrow, the day after. Vielleicht morgen, am folgenden Tag schon. It's kingdom time. Ist dann Königreichszeit. I wonder who I'll be. Und ich frage mich, wer ich da sein werde. Be, who I'll be. Was heißt du? Wer ich sein werde? I'm the one. I was the first one. Du bist niemand. Ich bin der Erste gewesen. You're just a loudmouth. Ach, du bist da nur. I understand the Lord. I'm going to be on top with Him. Ich verstehe den Herrn. Ich werde mit ihm an der Spitze sitzen. It'll be wonderful when we sit there. Es wird schön sein, wenn wir dort sitzen werden. When He overtakes Caesar and sets up the kingdom. Wenn er den Caesar da absetzen wird und das Königreich übernehmen wird. I can't wait till I have Caesar under my foot. Oh yeah. Ich kann es kaum erwarten, diesen Caesar unter meinen Füßen. These Roman soldiers will be listening to my orders. Und die römischen Soldaten, die gehören mir. The kingdom is now. Das Königreich jetzt kommt es. And they come in with this attitude. Mit dieser Einstellung sind sie hineingezogen. They think the Lord is coming in to overthrow. Und sie denken sich, dass der Herr hier kommt, um die Herrschaft zu übernehmen. But it doesn't happen that way. Aber es geschieht so nicht. He's betrayed. Er wird verraten. And he's taken captive. Und er wird gefangen genommen. And suddenly there's a trial. Und plötzlich gibt es einen Prozess. And suddenly he's condemned. Und plötzlich wird er verurteilt. To death. Zum Tode. To their amazement. Zu ihrem Erstaunen. He's condemned to death. Er wird zum Tod verurteilt. At 9 o'clock in the morning. Und um 9 Uhr in der Früh. Wednesday morning, he's crucified. Am Mittwoch in der Früh wird er gekreuzigt. First he's scourged. Zuerst wird er gegeißelt. He didn't sleep all night. He went through trial after trial. Er hat die ganze Nacht nichts geschlafen. Er hat ein Verhör nach dem anderen gegeben. Illegal trials. Ganz illegale Verhöre. Condemned to death illegally. Auf illegale Weise eigentlich zum Tode verdammt. Brought before Pilate. Wird vor Pilatus gestellt. Who wanted nothing to do with it. Der wollte nichts damit zu tun haben. He said, "This man is innocent. He's done no wrong." Er hat gesagt, dieser Mann ist unschuldig. Er hat nichts Schlechtes getan. Oh, really? Ah, wirklich? He proclaims himself a king. Er hat sich selbst als König ausgerufen. But there's only one king, and that's Caesar. Aber hier gibt's doch nur einen König. Das ist der Caesar. And that's coming from the high priest and the Sanhedrin. Und das kommt vom Hohepriester, vom Sanhedrin. Wow. Hearts are revealed. Da werden die Herzen offenbar. And suddenly he's crucified. Und plötzlich wird er gekreuzigt. He's hanging on a cross. Er hängt am Kreuz. And everything has gone schief. Und alles ist schief gelaufen. Everything's gone wrong. Alles ist falsch gelaufen. Disciples are totally confused. Die Apostel, sie sind völlig verwirrt. Nothing could be worse now. Nichts Schlimmeres hätte passieren können. He's hanging on the cross. Er hängt am Kreuz. And when he dies, und als er dann stirbt, he will be thrown into a pit. Wird er da in so eine in ein Loch geworfen. He'll be flung like a dog. So wie ein Hund da. He'll be taken down from the cross. Er wird vom Kreuz abgenommen. And thrown into a pit like a dog. In dieses Loch geworfen, wie ein like Hund. With the other criminals. Mit den anderen Kriminellen. Take him down. Das wird normalerweise so gemacht und sagen, nehmt ihn herunter. Throw him into the pit. Werft ihn da hinein in dieses Loch. Bury him. Und begrabt ihn. And this is prophesied in Isaiah 53:9. Und das wird prophezeit in Jesaja 53:9. That his grave would be among the wicked. Dass er sein Grab haben würde unter den Übeltätern. So they thought. So haben sie es gedacht. So they had planned. So haben sie es geplant gehabt. And yet his grave was with a rich man. Und dann, dennoch sein Grab war dann bei einem Reichen. And you have to put yourselves in the mind of the apostles. Ihr müsst euch einmal jetzt versetzen in die Situation der Apostel. Everything's out of control. Alles hat keine Kontrolle mehr. This hope that they had is now lost. Diese Hoffnung, die sie hatten, sie ist verloren. Even when they hear that he's risen from the dead, they don't believe it. Und selbst als sie dann hörten, dass er von den Toten auferstanden ist, sie glaubten es nicht. They watched him die. Sie haben ihn ja gesehen, wie er starb. Some of them were right there at the cross. Einige von ihnen, sie waren ja gleich dort beim Kreuz. And when the women came from the grave, und als dann die Frauen vom Grab zurückkommen, and said he's risen, und sagen, er ist auferstanden, they said, you got a Vogel in your brain, girl. Da sagen sie zu diesen Frauen, ja, ihr seid doch verrückt geworden. What are you, nuts? Was, bist du verrückt? Risen, he's dead. Er ist doch nicht auferstanden, er ist tot. Wir haben ja gesehen, wie er gestorben ist. He's risen, I saw him. Er ist auferstanden, ich weiß es. Ich habe ihn gesehen. Girl. You've been eating too much pizza at night. Nichts hast du gesehen, Mädchen. Du hast vielleicht zu viel Pizza gegessen. And they were angry and they mocked the girls. They didn't listen. Die waren zornig und sie haben diese Mädchen ausgespottet, die and Frauen. This is evidence for the resurrection. Und das ist ein Beweis für die Auferstehung. The disciples themselves did not even believe it. Weil die Jünger selbst, sie glaubten das nicht. Because you have to experience it. Weil das musst du erfahren. You have to experience it for yourself. Du musst das für dich selbst erleben. I can testify to you that he's risen. Ich kann euch bezeugen, dass er auferstanden ist. I can testify to you that I've met him. Ich kann euch bezeugen, dass ich ihn kennengelernt habe. But it means nothing until you've met him. Aber es bedeutet nichts, solange du ihn nicht kennengelernt hast. In Revelation chapter 3, verse 20, und in Offenbarung 3:20 heißt a verse that changed my life, da steht ein Vers, der mein Leben verändert hat. 26 years ago, vor 26 Jahren. I knock at the door. Ich klopfe an die Tür. If anyone hears my word, wenn jemand mein Wort hört, behold, I stand at the door and knock. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. If anyone opens the door, wenn jemand diese Tür aufmacht, I will come in. Dann werde ich hineingehen. This is the resurrected Christ speaking. Hier spricht der auferstandene Christus. This is the life-giving Spirit speaking. Der lebensspendende Geist spricht hier. You see, the tomb was empty. Ihr wisst, das Grab ist leer gewesen. And God had arranged it so that it was indisputable. Und Gott hat das so angeordnet, dass das undiskutierbar war. Disciples, they were gone now. They were just confused. Die Jünger, die waren ja fort, sie waren völlig verwirrt. But God was not. Aber Gott war es nicht. And as the disciples could imagine in their mind, und wie sich das die Jünger so in ihrem Verstand nur vorstellen hätten können. He's dead, hanging on that cross. Er ist ja tot, er hängt an diesem Kreuz. Then he'll be thrown into a grave. Dann wird er da in ein Grab hineingeschmissen. Flung in there like a dog. Wie ein Hund wird er da hineingeworfen. Buried. Und zugeschaut, with criminals, mit Kriminellen, buried, begraben. It's over. Es ist vorbei. But God had other plans. Aber Gott hatte andere Pläne. God was not going to let him be put in that grave. Gott ließ nicht zu, dass in dieses Grab hineingeworfen wurde. Because God had a secret. Gott hatte ein Geheimnis vorbereitet. God had a plan. Gott hatte einen Plan. He was in control. Und er hatte die Kontrolle. You see, there was someone among the Sanhedrin. Es gab da jemand unter dem Sanhedrin. Sanhedrin, they were leading Israel. About 70 men with the high priest made 71. Der Sanhedrin, das waren die 70 Männer, die Israel damals leiteten, und der eine hohe Priester stand ihnen vor. They were leading the nation of Israel. They were the religious leaders. Sie führten die religiöse Nation an. Sie waren die religiösen Führer. Ja. Yeah. Political leaders, religious leaders. Politische Führer und they were leading the nation. Sie leiteten die Nation. They did not, many of them believed in him. Viele haben nicht an ihn geglaubt. In John chapter 12 verse 42. In Johannes 12, 44. But it says in verse 43, because they love the praises of men more than the praises of God. Aber in Vers 43 heißt es dann, weil ihnen das Lob der Menge lieber war als das Lob bei Gott. They would not confess him. Hatten sie das nicht bekannt? They were secret believers. Es waren heimliche Gläubige. Do you believe in him? Glaubst du an ihn? Let's talk about something else. Sprechen wir über was anderes. They had a lot to lose. Die haben geglaubt, dass sie viel verlieren könnten. But there was one man named Joseph. Aber es gab da einen Mann namens Josef. Of Arimathea. Von Arimathea. He was not a secret believer. Er war kein heimlicher Gläubiger. He was a secret disciple. Er war ein heimlicher Jünger. He was a disciple of Jesus Christ and he was on the Sanhedrin. Er war ein Jünger von Jesus Christus und er war Mitglied des Sanhedrin. And he was a rich man. Und er war ein reicher Mann. And when he moved to Jerusalem from Arimathea, als er dann von Arimathea nach Jerusalem zog, which is ancient Rama, that's where Samuel came from. So ist das diese alte Stadt Rama, wo der Samuel herkam. Haramathia. Haramathia. Haramathia. Joseph of Haramathia. Joseph von Haramathia. He came to Jerusalem. Er kam dann nach Jerusalem. And he was wealthy. Und er war wohlhabend. And he had this idea. Er hatte diese Idee. I'm going to buy a piece of property just outside Jerusalem wall. Ich werde außerhalb von Jerusalem ein Stück Land kaufen. A garden. einen Garten. And I'm going to make a tomb there. Ich werde dort eine Gruft herstellen lassen. Out of solid rock. Aus einem ganz soliden Felsen and herausgehauen. He had this tomb hewn out from a solid rock. Und das war eine Gruft hineingehauen in einen ganz großen Felsen. They didn't even have trenchscheiben back then, you know, those damals machines. Gab es noch keine Trennscheiben. They just had, you know, just chisel and hammer. Da gab es einfach nur das Meißel und den Hammer. Must have taken a year to do that. Vielleicht hat das ein Jahr gebraucht, diese Gruft herauszuschlagen. Okay, start right here and just chisel me in a whole room inside that rock. Okay, fangt da an und dann schaut, dass er einen ganzen Raum daraus macht in diesem Felsen. Solid rock. Ganz solider Fels. And this man und put his faith in Jesus Christ. Dieser Mann hat seinen Glauben in Jesus Christus and gesetzt. And it says in all the Gospels that he was expecting the kingdom. Und in all den Evangelien lesen wir, dass er das Königreich erwartete. He was a secret disciple. Er war ein heimlicher Jünger von Jesus. It's one thing to be a secret believer. Es ist eine Sache, ein heimlicher Gläubiger zu sein. To hide my faith. Also meinen Glauben zu verstecken. It's another thing to be a secret disciple. Aber es ist etwas anderes, ein heimlicher Jünger zu sein. You see, a secret believer doesn't want to lose his reputation. Ein heimlicher Gläubiger, der möchte seine Reputation nicht verlieren. Doesn't want to tell anyone at work he's a believer. Der möchte niemand bei der Arbeit erzählen, dass er gläubig ist. But a secret disciple. Aber ein heimlicher Jünger. Is someone who doesn't want to lose an opportunity. Der möchte keine Gelegenheit verpassen. He's a believer. Er ist gläubig. But he's not a loud mouth. Aber der hat keinen lauten Mund. He keeps it in his heart. Der behält das im Herzen. He's looking for an opportunity. Aber er hält Ausschau nach Gelegenheiten. We have secret believers all around the world. Und wir haben heimliche Gläubige in der gesamten Welt. Esther was a secret believer. She was a secret disciple. Esther war zum Beispiel eine heimliche Jüngerin. Mordecai said to Esther, "Don't tell anyone that you're a Jew." Und der Mordecai hat zu Esther gesagt, sag niemand, dass du Jüdin bist. Don't tell anybody yet. Don't tell anybody. Sag das noch niemand jetzt. And Esther was the queen to the king. Und Esther wurde die Königin. And there came a time. Und es kam dann eine when Zeit, the decree came out against the Jews. Als dann dieses Dekret erlassen wurde gegen die Juden. That Mordecai would go to Esther. Dann ging Mordecai zu Esther. And that was his niece. Und das war dann seine Nichte. And he said to her, und er sagte zu ihr, Esther, you've got to go into the king now. Esther, du musst nun zum König gehen. You've got to go into the king and you've got to speak for your people. Du musst zum König gehen und musst jetzt für dein Volk eintreten. You've got to open your mouth, you've got to proclaim that you also are a Jew and speak for your people. Du musst deinen Mund jetzt auftun. Du musst hingehen und musst sagen, dass du auch Jüdin bist und musst für dein Volk eintreten. And don't think because you are the queen that you will escape this massacre of Israel. Und glaub ja nicht, dass du als Königin diesem Massaker entgehen wirst. Because if you don't go in, weil wenn du nicht da hineingehst and deliver the nation, und die Nation befreist, deliverance will come from somewhere else. Wird die Befreiung von woanders herkommen. But I promise you, aber ich sage dir, you will perish. Du wirst dann verdammt sein. She looked at Mordecai like, wow. Mordecai so angeschaut mit solchen have Augen. A nice day. Ja. I haven't even drank my coffee yet and you're telling me this? Ich habe nicht einmal noch den Kaffee ausgetrunken und du sagst mir solche Dinge? So she says, okay, have a 3-day fast all among Israel. Okay, wir wollen 3 Tage lang fasten. And I'll go into the king. Und dann gehe ich zum König. Even though it's illegal. Obwohl das illegal war. I will go into the king. Ich werde zum König gehen. And if I perish? Und wenn ich dann verloren gehe? I perish. Dann gehe ich verloren. Same thing with Joseph here. Das gleiche hier beim Josef. Jesus hangs on that cross. Jesus hängt an diesem Kreuz. And two men have an idea. Und 2 Männer haben eine Idee. Joseph and Nicodemus. Der Josef und der Nikodemus. 2 secret disciples. 2 heimliche Jünger. We got to get him off that cross. Wir müssen ihn von diesem Kreuz herunterbringen. You know they're going to throw him in a dog's grave. Du weißt, die schmeißen ihn da in irgendein Loch. We got to get him off that cross. Wir müssen ihn von diesem Kreuz herabholen. Okay, Nicodemus, you take care of the spices. Okay, Nicodemus, du kümmerst dich um die Gewürze. I'll get the linen. Ich werde das Leinen besorgen. Who's going to go see Pilate? Wer wird zum Pilatus gehen? We need permission. Wir brauchen die Erlaubnis. We need a Bewilligung for this thing. Wir brauchen eine Bewilligung. You can't dafür. Just take that body. It's Roman government property. Du kannst diesen Leib nicht einfach nehmen. Das ist Besitztum der römischen Regierung. This is key because the body of Jesus belonged to the Roman government. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil dieser Leib von Jesus, er gehörte der römischen Regierung. Anyone executed for treason. Und jemand, der exekutiert wurde, by the Roman government, that body belonged to them. Dieser Leib gehörte den Römern, wenn this er von den Römern really exekutiert key wurde. In the story. Das ist ein ganz wichtiger Schlüsselpunkt. So who's gonna go in? Who's gonna talk to Pilate? Also wer wird zu Pilatus gehen und mit they're ihm sprechen? They're not family. Die kennen They are not family. Sie sind nicht so familiär. They have no right. Sie haben auch kein Recht dazu. The disciples have no money and they're afraid. Und die Jünger haben kein Geld und haben Angst. And to associate with a fallen leader who's been executed for treason is bad. Und sich mit jemand, der verurteilt und hingerichtet wurde, ein Führer, der hingerichtet wurde, zusammenzutun, das ist schlimm. That's like going in and asking for Ceausescu's body. Das ist so, wie wenn man hingeht und um den Leichnam von Ceausescu bittet. As a Romanian. Als Rumäne. Can I have the body of Ceausescu, please? He's... Kann ich den Leichnam von Ceausescu bitte haben? A friend of Ceausescu! Ein Freund von Ceausescu. Kill him! Killed him, also tötet ihn. And this is who Jesus was to these Pharisees. Und so war es auch mit Jesus gegenüber diesen Pharisäern. He was a deceiver, an evil man. Das war ein Täuscher, einer, der böse war. To associate him was with him was dangerous. Sich mit ihm zu assoziieren, das war eigentlich gefährlich. And this, turn to Mark chapter 15 with me, please. Und blätter zu Markus 15 mit mir, bitte. And you see this here. Das seht ihr das. Verse 42, Mark 15. Vers 42. When evening had already come, because it was the day of preparation, that is the day before the Sabbath. Und es, als es schon Abend geworden war, es war nämlich Rüsttag, das ist der Vorsabbat. The day before Thursday Sabbath, not Saturday. Also der Tag vor dem Donnerstagssabbat, nicht der Samstag. Joseph of Arimathea came. Kam Josef von Arimathea. A prominent member of the council. Ein angesehener Ratsherr. Who himself was waiting for the kingdom of God. Der selbst auch das Reich Gottes erwartete. And watch this. And he gathered up courage. Und nun beachtet Folgendes. Und er wagte es. I looked up this word in the Greek, courage. Und ich habe dieses Wort im Griechischen nachgeschlagen. To dare. Es zu wagen. To zu do something with great risk. Etwas zu riskieren. Remember when we were kids, you always say to somebody, wie wir Kinder waren, da haben wir gesagt, I dare you. Ich riskiere das. Go up to that big dog and smack him on the nose. I dare you. Also ich fordere dich heraus. Geh hin zu diesem großen Hund und gib ihm eine. I dare you. Great risk. Great risk. Großes Risiko damit verbunden. Go up to that big man and jump on his foot. Geh hin zu diesem großen Mann und spring ihm auf die Füße, auf die Zehen. I dare you. Ich fordere dich da heraus. Go up to the teacher. Geh hin zum Lehrer. And go la la la la la la. I dare you. Und mach das. Ich fordere dich da heraus. Doing something with a great risk. Also etwas mit einem großen Risiko verbunden. And this was tun. Joseph of Arimathea. Und so war der Josef von Arimathea. A great risk. Ein großes Risiko. To go before Pilate. Zu dem Pilatus hinzugehen. And now you think about it. Everything that we know about Easter. Und denkt einmal über das nach. Alles, was wir von Ostern wissen, is resting on this man's decision. Beruht auf dieser Entscheidung des Mannes hier. A secret disciple. Ein heimlicher Jünger. And all of us are secret disciples somewhere, somehow. Und irgendwie sind wir alle heimliche Jünger auf irgendeine Weise. In my apartment block, I'm a secret disciple. In meinem Appartement, also wo ich wohne, da bin ich auch ein I'm heimlicher not a secret Jünger. Believer. I've told people I believe. Ich bin kein heimlicher Gläubiger. Ich habe den Leuten erzählt, dass ich glaube. Is someone who's got a plan. Aber ein Jünger, das ist jemand, der einen Plan hat. I've got a plan. Ich habe einen Plan, to win these people. Um diese Leute zu gewinnen. And suddenly God's ace in the sleeve, you know. Und plötzlich ist da das Ass im Ärmel. God brings out his secret disciple. Und Gott bringt diesen heimlichen Jünger and hervor. He stirs up courage. Und er bringt auch Mut. And he says, okay, Nicodemus, if I don't come back, you okay. can have my tennis racket. Also Nicodemus, wenn ich nicht mehr zurückkomme, dir gehört mein Tennisschläger. He goes into Pilate. Also er geht hinein zum Pilatus. And he asks for the body. Und er bittet um den Leichnam. And to his surprise, und zu seiner Überraschung, let's read it. Lesen wir das. Verse 43, Joseph of Arimathea came, a prominent man of the Sanhedrin, who himself was waiting for the kingdom of God, and gathered up courage and went in before Pilate and asked for the body of Jesus. So Vers 43. Es kam Josef von Arimathea, ein angesehener Ratsherr, der selbst auch das Reich Gottes erwartete, und er wagte es und ging zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. Did it cost him something? Hat ihm das was gekostet? It did. Ja. I was doing some research. Ich habe da einige Forschungen angestellt. Joseph of Arimathea and Nicodemus. Dieser Josef von Arimathea und der Nicodemus. Are not mentioned in the Jewish records. Werden in den jüdischen Aufzeichnungen nicht genannt. Some people even think that they are just a mythical people. Manche glauben sogar, dass das bloße mystische Figuren sind. They never existed. dass die gar nicht existiert haben. But the issue was they both paid a severe price for what they did. Aber worum es geht, ist, beide haben einen ganz hohen Preis bezahlt für das. Because if you betray the Sanhedrin, weil wenn du den Sanhedrin verrätst, your name is blotted out of the records. Wird dein Name ausgelöscht von allen Aufzeichnungen. And these two men, their names are not in the records. Und die Namen dieser beiden Männer finden sich nicht in all den Aufzeichnungen. Aber sie haben ihre Namen in einem größeren Verzeichnis. What a great man of faith. Was für ein großer Mann. Joseph of Arimathea. Joseph von Arimathea. And he got the body. Und er hat den Leichnam erhalten. Verse 44. Pilate wondered if he was dead by this time. Vers 44. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon gestorben sei. Summoning the centurion. Und er rief den Hauptmann herbei. He questioned him as to whether he was already dead. Und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Very important. Sehr wichtig. Right? The record states that he was dead. Es heißt, dass er tot war. Some people like to say he wasn't dead, it just took him off early. Weil manche, die mögen das zu sagen, ja, er war gar nicht tot und die haben ihn einfach früher heruntergenommen vom Kreuz. Watch this now. Aber folgendes nun. He's taken off the cross. Er wird vom Kreuz heruntergenommen. Joseph has a grave not far from the cross. Und Joseph hat eine Gruft nicht weit weg von diesem But Kreuz. But it's not his intention to put him in his own grave. Aber er hat diese Absicht nicht, ihn da in sein eigenes Grab hineinzulegen. Time was running out. Und die Zeit ging schon schnell weiter. Some people thought they wanted to bury him even in Bethany. Und manche haben geglaubt, dass sie ihn in Bethanien begraben wollen. But between 3 o'clock and 6, they had to get the Bewilligung, the permission, they had to get him off the cross. Aber zwischen 3 und 6 Uhr, da mussten sie die Bewilligung noch erhalten, ihn herabnehmen they vom Kreuz. They had to quickly wrap him. Hatten ihn da einwickeln müssen. And then put him in the grave somewhere. Und dann irgendwie in dieses Grab hineinlegen müssen. Before 6, before the Sabbath. Vor 6 Uhr, bevor der Sabbat beginnt. They could do nothing after 6 o'clock. Nachher durften sie nichts tun. And probably hurrying through the streets, just. Vielleicht haben sie sich da abgemüht, die Straßen entlang geeilt. Getting in line to see Pilate. Haben geschaut, dass sie sich da beim Pilatus anstellen Excuse, können. Do you mind if I cut in front of you? Ist es ein Problem für Sie, wenn ich vorgehe? Hey, do you mind if I cut in front of you? Darf ich da this vorgehen? Is very important. Das ist sehr wichtig. Somehow getting in there quickly to see Pilate. Und irgendwie haben sie es geschafft, schnell da hineinzukommen. It's like when we have to get visas. You know, we're in line, think, I gotta go, come on. Das ist so wie wenn wir ein Visum brauchen. Wir stehen uns da an. Ich muss das Flugzeug noch erwischen. Catch a plane. I've gotta make it before the Sabbath. Ich muss das Flugzeug noch erwischen vor dem Sabbat. I've gotta get Jesus off the cross. Jesus vom Kreuz herunternehmen. They got the permission. Sie haben die Erlaubnis erhalten. Racing to the cross. Sie haben sich zum Kreuz hin bemüht. Probably slaves, servants with them. Sie haben vielleicht Diener dabei gehabt. And there they are pulling the nails out of the hands. Dann ziehen sie die Nägel raus aus den Händen. Of a corpse. Von diesem Leichnam. Just a corpse. Einfach ein Leib. A dead corpse. Ein toter Leib. No life. Kein Leben. He is absolutely dead. Er ist absolut tot. It must have hit them so hard. Das muss sie so schwer getroffen haben. And then they take him off, they take him somewhere and they begin to bind him. Und dann nehmen sie ihn da herunter und sie wickeln ihn ein. And they've got to work quickly because Sabbath is coming up. Und sie müssen sich da beeilen, weil der Sabbat ja immer näher kommt. Put him in my grave. Legt ihn in mein Grab. It's right here near the cross. Da ist es, in der Nähe des Not Kreuzes. So far. Nicht weit weg von hier. So they take him there. Also tragen sie ihn And this hin. Is all God's plan. Und all das ist im Plan Gottes. They put him in a grave. Sie legen ihn in das Grab. That is out of solid rock. Herausgehauen aus einem soliden There's Fels. No back door. Keine Hintertür dabei. And if you read Matthew 27, where we were. Und wenn ihr in Matthäus 27 liest, wo wir vorhin waren. When the religious waren, leaders heard this, they said. Als die religiösen Leiter das hörten, da sagten sie. Do you remember what this deceiver said? Erinnert ihr euch, was er gesagt hat, dieser trügerische Mensch? Er hat gesagt, am dritten Tag wird er auferstehen von den Toten. Now, if his disciples steal the body, also wenn seine Jünger nun den Leichnam stehlen, they're gonna say he rose from the dead. Dann werden sie sagen, er ist von den Toten auferweckt. Then it'll be worse than before. Das Ganze wird noch schlimmer sein als zuvor. What do you want us to do? Was sollen wir nun tun? I want you to secure the grave. Ich möchte, dass sie das Grab absichern. And Pilate said, "You have a guard." Und der Pilatus sagt, es wird euch eine Wache gegeben. This is not one guard. Und da ist nicht ein Wachmann gemeint. This is a unit. Das ist eine Einheit. This is a Roman unit. Eine römische Einheit. Between 4 and 16 men. Zwischen 4 und 16 Leuten. These are elite guard. Das war eine Elite-Wacheinheit. They used Josh McDowell brings out Josh McDowell, beschreibt the training manual for these Roman soldiers, nämlich wie diese Soldaten ausgebildet is wurden, used today. Das wird auch heute noch verwendet. It's so advanced, it's so high. Das war so hoch und so fortgeschritten. These guys, diese Männer, if they did anything wrong, wenn die irgendwas falsch gemacht hätten, fell asleep, zum Beispiel eingeschlafen würden, anything, they were put to death. Dann hätten sie das Todesurteil. They were crucified upside down. Sie wären mit dem Kopf nach unten gekreuzigt worden. Nobody. Niemand. Pushed them around. Niemand hat sie weggeschickt. And on top of that, when he was put in the grave. Und zusätzlich noch, als in das Grab hineingelegt wurde. This huge stone was rolled across the face of it. Wurde dieser riesige Fels vor diese Öffnung gelegt. And something very important. Und etwas ganz Wichtiges. The Roman seal. Es wurde ein römisches Siegel. That means in the crack between the rock and the cave. Das heißt also in dieser Spalte zwischen dem Felsen und dem Grab. They put some clay. Da wurde ein Lehm drauf getan. With some string. Und mit einer Schnur. They pull the string to the other side. Die Schnur bis hinübergelegt. They get a ball of clay, stick it in the crack. Haben sie dort genauso gemacht, ein And they put the string in the clay. Sie haben diese Schnur in diesen Lehm hinein. And they seal it with the Roman seal. Sie haben das versiegelt mit dem römischen Siegel. Anyone who breaks that seal. Und jeder, der dieses Siegel aufgebrochen hat, burned to death. Wurde zu Tode burned verbrannt. To death. Er wurde verbrannt. And now people say the disciples stole him. Und nun sagen Leute, die Jünger haben das gestohlen. And here's the thing. Here's the point. Aber darum geht's jetzt. Never forget this. Vergesst das niemals. The body of Jesus Christ. Der Leichnam von Jesus Christus was in possession of the Roman government. Gehörte der römischen Regierung. Where's the body? Wo ist der Leichnam? Where's the body? Wo ist der Leichnam? You had the body. Was? Ihr habt den Leichnam gehabt. You secured the grave. Ihr habt das Grab gesichert. This was like putting Jesus in a high security vault in a bank. Das wäre so, wie wenn man Jesus in einen Hochsicherheitstrakt einer Bank hineingelegt hätte. If it was today, they would have said this. Wenn es heute geschähe, wäre das Folgendes. We gotta put him in the most secure vault in all of Austria. Wir müssen ihn in den sichersten Trakt in ganz Österreich legen. Open the huge door to a bank. Diese riesige Tür geht auf in einer Bank. No one will steal him from here. Put him hier, in there. Hier kann ihn niemand wegnehmen. They put him in. Da legt ihn hinein. Dann legen sie ihn hinein. Close the door. Sie schließen die Tür wieder. And he's gone. Und er ist weg. Open the door, he's gone. Sie öffnen die Tür. You know, the earthquake came. Dieses Erdbeben geschah. And the stone was rolled away by the earthquake. Und dieser Stein wurde weggerollt von diesem Erdbeben. Not to let Jesus out. Nicht um Jesus hinauszulassen. To let them in. Sondern um sie hineinzulassen. Jesus was gone. Jesus war weg. He was gone. Er war weg. He's around the side somewhere, just looking in. Er ist schon irgendwo dort bei der Seite gestanden und hat hineingeschaut. And the earthquake. Und dann kam das Erdbeben. And they looked in and he was gone. Und sie haben hineingeblickt in das Grab und er war fort. And what did the soldiers do? Was haben die Soldaten they gemacht? Ran to the Pharisees. Sie sind zu den Pharisäern they gelaufen. Told them what happened. Haben ihnen erzählt, was He's passiert gone. War. Er ist fort. Pharisees paid him a lot of money, it says. Die Pharisäer haben ihnen viel Geld bezahlt, heißt Keep es. Your mouth shut and we'll save your lives. Haltet den Mund und wir werden schauen, dass wir euer Leben retten. The body was gone. Der Leichnam war fort. The body was gone. Der Leichnam war fort. And because of all this security, und wegen all der Sicherheitsmaßnahmen, to keep the body from being stolen, um diesen Leichnam vor einem Diebstahl zu beschützen, the resurrection of Christ ist die Auferstehung von Jesus Christus, is now one of the most provable historical facts in history. Eines der meist bewiesensten und der bestbezeugtesten Ereignisse in der Geschichte. The body is gone. Der Leichnam ist weg. And the Romans had it. Und die Römer hatten ihn. Jesus is risen. We've seen him. Jesus ist auferstanden. Wir haben ihn gesehen. Liars, liars. Lügner. You Lügner. Haven't seen him. Ihr habt ihn nicht gesehen. Oh really? Ah wirklich? Where's the body? Wo ist der Leichnam? You had it. Habt ihr ihn? You had the body. Ihr hattet den Leichnam. Where is it? Wo ist er? You had it sealed. Ihr habt das versiegelt. You had the Roman soldiers there. Ihr hattet die römischen Soldaten dort. Where's the body? Wo ist der Leichnam? The tomb is empty. Das Grab ist leer. Jesus has risen. Jesus ist auferstanden. And it is a historically proven event. Das ist ein historisch bewiesenes Ereignis. But it doesn't mean anything. Aber es bedeutet nichts. Until I meet him myself. Bis ich ihn selbst kennenlerne. And that's what we want to do right now. Das wollen wir jetzt machen. Jesus is alive. Jesus lebt. How do I know that? Wie weiß ich das? I was just talking to him before as I was sitting there. Ich habe vorhin mit ihm gesprochen, wie ich da saß. Just asking him to bless this message. Ich habe ihn einfach gebeten, diese Botschaft zu segnen. I was just asking him to guide it the way that he would want to guide it. Und ich habe ihn gebeten, dass sie so steuert, wie es möchte. It's amazing to know Jesus. Es ist ganz erstaunlich, Jesus kennenzulernen. It's amazing to be able to cry out, Jesus, help me anytime. Es ist erstaunlich, wenn man ausrufen kann, Jesus, hilf mir zu jeder Zeit. And to know that he's there. Und zu wissen, dass da ist. Would you pray with me this morning? Möchten Sie mit mir jetzt beten? Do you want to meet Jesus for the first time? Möchten Sie jetzt Jesus zum ersten Mal kennenlernen? Pray with me. Dann beten Sie mit mir. Father in heaven. Vater im Himmel. We thank you for the story of Easter. Wir danken dir für diese Geschichte. The greatest story ever told. Die größte Geschichte, die jemals erzählt wurde. Nothing in all of history can compare. Nichts in der Geschichte lässt sich mit dem vergleichen. And we thank you today. Und wir danken dir heute. That we can know Jesus. Dass wir Jesus kennenlernen dürfen. And Father, if there's somebody here this morning, und wenn heute jemand da ist, Vater, who you drawing to yourself, den du hinziehst zu dir, we pray that you'd bless this prayer. Dann beten wir jetzt, dass du dieses Gebet segnest. Pray with me. Betet mit mir. Say, Jesus, come into my life. Sagt, Jesus, komm in mein Leben. You are the risen Lord. Du bist der auferstandene Herr. You are alive. Du lebst. And I want to know you. Und ich möchte dich kennenlernen. Forgive my sin. Vergib mir die Sünden. Through the sacrifice of your blood. Durch das Opfer deines Blutes. And give me the Spirit. Und gib mir deinen Geist. Through your resurrection from the dead. Durch deine Auferstehung von den Toten. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. In my Spirit. In meinem Geist. In my heart. In meinem Herzen. Speak to me. Sprich zu mir.